Wow, 35 Jahre lang. Er sagt uns nicht, wie alt er ist, aber er schaute sich über 35 Jahre lang Pornografie an. Es war etwas, das ich jeden Tag tat, durchschnittlich 7-mal am Tag. 7-mal am Tag. Ich habe jahrzehntelang versucht, damit aufzuhören, aber ich geriet immer tiefer hinein. Eines Tages hörte ich eine Predigt von Pastor Prince, in der er uns ermutigte, unsere Gerechtigkeit in Christus zu bekennen, während wir dem Herrn vertrauen, dass er uns von unseren Süchten befreit. Anfangs fühlte es sich für mich nicht richtig an, besonders wenn ich es während oder nach dem Anschauen von Pornografie sagte. Er fing also an, es zu bekennen, obwohl er es in dem Moment nicht fühlte. Einige wenden ein, man kann das doch nicht bekennen, während man sich solche Sachen anschaut. Leute werden es sich so oder so anschauen. Da ist es besser, dass sie ihre wahre Identität bekennen. Wir können anfangen, sie zu bekennen. Denn der Geist des Glaubens sagt, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet. So funktioniert der Geist des Glaubens. Fang an zu sprechen und es wird dein Herz beeinflussen. Das Wort ist dir nahe, in deinem Mund und in deinem Herzen. Es ist zuerst in deinem Mund, dann in deinem Herzen. Das ist die Realität. Es ist, wer du in Christus bist. Du bist die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Wenn du dein Vertrauen auf Christus setzt, sieht Gott dich als gerecht an. Und wenn du das bekennst, wird der Heilige Geist, der Geist der Wahrheit, dies bezeugen. Sonst bezeugst du eine Lüge, wenn du sagst, ich bin ein Sünder, ich bin so sündig. Statt zu bekennen, ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Genauso wie wenn du krank bist und bekennst, durch seine Wunden bin ich geheilt. Wie Jesus ist, so bin auch ich in dieser Welt. Du rufst, was nicht ist, als wäre es da. Und genau das tut dein Vater im Himmel, mein Freund. In Römer 4 steht, dass Gott die Toten lebendig macht und dem ruft, was nicht ist, als wäre es da. Gott sah Gideon an und sagte, sei gegrüßt, du tapferer Held. Gott sah den unbeständigen Petrus an und sagte, du bist Petrus, der Fels. Das ist Gottes Art, Dinge zu benennen. Gott sah Abraham an, der noch kein Kind hatte, und sagte, du sollst ein Vater vieler Völker werden. Dein Name soll Abraham sein, Vater vieler, Vater einer Menge. Das ist ein göttlicher Ausdruck des Glaubens. Er ruft Dinge, die noch nicht da sind, als wären sie schon da. Dieser Glaube basiert nicht auf Erfahrung, nicht auf dem Sichtbaren, nicht auf Gefühlen und all dem. Gott ruft die Dinge, die nicht sind, als wären sie schon da. Genau das hat dieser Mann getan. Meinst du etwa, dass dieser Mann bekannte, ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus, weil er ein Heuchler war? Nein, Heuchler wollen nicht einmal an Gott denken, während sie solche Dinge tun. Während sie in Sünde verstrickt sind, wollen sie nicht einmal an Gott denken. Es ist jemand, der erkennt, dass er eine schlechte Gewohnheit hat, die er nicht brechen kann. Mein Lieber, bis wir erkennen, dass Sünde eine Sucht ist, eine Gewohnheit, die wir aus eigener Kraft nicht brechen können, werden wir niemals Gottes Weg der Befreiung vertrauen. Und Gottes Weg der Befreiung geschieht immer, immer durch Glauben. Egal wie aufrichtig du in deinem Bemühen bist, in deinem Ritual oder was auch immer du tust, wenn es nicht auf Glauben basiert, wird es niemals funktionieren. Und das ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Der Sieg über die Fleischeslust, die Augenlust und den Hochmut des Lebens. Das ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Unser Glaube. Das bewirkt Glaube. Der Mann schreibt weiter. Eines Tages hörte ich eine Predigt von Joseph Prince, in der er uns ermutigte, unsere Gerechtigkeit in Christus zu bekennen, während wir dem Herrn vertrauen, dass er uns von unseren Süchten befreit. Anfangs fühlte es sich für mich nicht richtig an, besonders wenn ich es während oder nach dem Anschauen von Pornografie sagte. Aber nach einiger Zeit wurden die Ketten der Sucht, die mich geplagt hatten, auf wunderbare Weise gebrochen. Ich will das noch einmal lesen. Nach einiger Zeit wurden die Ketten der Sucht, die mich geplagt hatten, auf wunderbare Weise gebrochen und ich bin wirklich frei. In Johannes 8 steht, und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Ich fand die Wahrheit durch das, was Gottes Zusagen über mich sagen, trotz der Fakten meiner Situation. Er ist bereits ein Prediger. Es stimmt wirklich, wo das Maß der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade überströmend geworden. Predige weiter, Pastor Prince. Ich glaube, das werde ich, Bruder. Überleg mal. Dieser Mann fördert nicht die Sünde und sagt, ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus und kann weiter sündigen. Wenn du jemanden triffst, der das sagt, Ich habe noch nie jemanden in unserer Gemeinde getroffen. Aber jede Gemeinde hat solche Leute. Jede Gemeinde. Menschen, die kein Herz für Gott haben, die am Rande der Gemeinde stehen, die vielleicht nicht einmal wiedergeboren sind. Sie sind Bekenner, Scheingläubige, die sich Christen nennen. Aber sie sind keine Besitzer des ewigen Lebens. Ich glaube, wenn jemand in der Sünde verharrt, ist er nicht wiedergeboren. Ein Kind Gottes kann in Sünde fallen, wie ein Schaf in den Schlamm fällt. Aber das Schaf mag es nicht. Das Schaf wird blöken, schreien. Das Schaf will heraus, weil der Schlamm nicht seine Natur ist. Wenn ein Schwein in den Schlamm fällt, ist es Happy Hour. Es suhlt sich im Schlamm, weil der Schlamm seiner Natur entspricht. Ein Kind Gottes ist wie ein Schaf. Man mag in Sünde fallen, aber du willst es niemals. Warum suchte dieser Mann einen Ausweg? Warum bekannte er das Richtige? Weil er weiter sündigen wollte? Nein, mein Freund. Er wollte den Ausweg und hat ihn gefunden. Den Evangeliumsweg durch den Glauben. Preis den Namen von Jesus. Indem wir bekennen, ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Nun, wenn du jemanden triffst, der im Ehebruch lebt oder ständig sündigt und behauptet, er sei aus unserer Gemeinde, und du fragst ihn und er sagt, oh, ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus, und er wünscht sich keine Befreiung von dieser Sünde und macht weiter, dann repräsentiert er uns nicht. Er repräsentiert nicht das, was ich lehre. Ich habe so viele Erlebnisberichte von Menschen wie diesem Mann aus Großbritannien. Wer sich hingegen in Sünde suhlt, ist nicht repräsentativ. Tatsächlich gibt es in jeder Gemeinde solche Leute. Sie sind immer da. Sie sind in der Gemeinde, aber sie gehören nicht zum Reich Gottes. Viele von ihnen. Ich glaube das. Ich glaube, dass es in Gemeinden viele Scheingläubige gibt, die nicht gerettet sind. Ein Kind Gottes wird dir niemals schamlos sagen, weißt du was, ich kann sündigen, wie ich will, und Gott wird mir trotzdem vergeben. Niemand wird das sagen. Wenn Sie bekennen, ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus, tun Sie das vielmehr, weil Sie einen Ausweg suchen. Sie bekennen es und Sie wollen den Ausweg und Sie werden diesen Ausweg finden, weil Sie den Weg des Glaubens gehen. Erinnert euch immer daran, meine Lieben, dass der Heilige Geist der Wahrheit nicht mit einer Lüge übereinstimmen kann. Wenn du einer Lüge glaubst, egal wie aufrichtig du bist, egal wie religiös diese Lüge ist, kann der Heilige Geist kein Zeugnis geben. Und wie gibt er Zeugnis? Tatsächlich sagt die Bibel, dass er oft mit Zeichen, Wundern und Kraftwirkungen Zeugnis gibt. Dies ist ein Wunder der Befreiung, preis den Herrn. Von 35 Jahren der Pornosucht. 35 Jahre, durchschnittlich 7-mal am Tag, sagt er. Und jetzt ist er befreit. Wie? Klingt das nach jemandem, der mit seiner Sünde weitermachen will? Dann hätte er nicht nach einem Ausweg gesucht. Preist den Herrn. Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Preist den Namen von Jesus. Noch bevor Gott den Israeliten am Fuße des Berges das Gesetz gab, beteuerten sie in 2. Mose 19, alles, was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun. Im Hebräischen ist das eine sehr nachdrückliche Erklärung. Alles, was Gott sagt, können wir tun. Der Mensch kennt sich selbst und sein eigenes Fleisch nicht. Er weiß nicht einmal, dass er ein Sünder ist und keine eigene Kraft hat. Also verließ sich der Mensch auf seine eigene Stärke und sagte zu Gott, was auch immer du uns befiehlst, wir können es tun. Dabei brachte Gott sie aufgrund seiner Gnade aus Ägypten heraus. Die Befreiung kam durch Gottes unverdiente Gunst, nicht weil sie es verdient hatten. Gott brachte sie heraus aufgrund des Bundes, den er mit Abraham, Isaak und Jakob geschlossen hatte. Nicht weil sie so gut waren. Es war nicht ihre Heiligkeit, die Gott dazu brachte, sie herauszuführen, und doch murrten sie auf dem ganzen Weg. Jedes Murren brachte Gottes neue göttliche Intervention hervor, Gottes Wunder, wie am Roten Meer. Bevor Gott das Meer teilte, murrten und klagten sie. Und wie viele von euch wissen, dass Murren und Klagen Sünde ist? Und doch teilte Gott das Meer für sie. Und auf der anderen Seite benahmen sie sich vorübergehend. Dann murrten sie wieder, weil es kein Wasser gab. Und Gott, anstatt sie zu richten, machte das bittere Wasser von Mara süß. Dann besserten sie sich eine Zeit lang, bevor sie erneut murrten, weil es kein Essen gab. Und die Bibel berichtet, dass Gott sagte, ich will euch etwas vom Himmel regnen lassen. Gericht? Nein, ich will euch Manna regnen lassen, Brot vom Himmel. Und keiner von ihnen verdiente es, keiner von ihnen. Warum? Gnade ist nur abhängig von Gottes Treue, Gottes Heiligkeit, Gottes Wahrheit und Rat und Weisheit. Es geht alles um Gott, preis den Herrn. Es hat nichts mit dem Menschen zu tun. Je mehr der Mensch sich darauf verlässt und je mehr der Mensch das erkennt, desto mehr wird er verwandelt. Der Mensch wird verwandelt, indem er die Herrlichkeit des Herrn schaut. Und das ist die Botschaft, die wir den Menschen weitergeben müssen. Danke, Herr Jesus. Schau dir das an. Am Fuße des Berges Sinai war Gott ihnen trotz ihrer Sünden gnädig. Das bedeutet nicht, dass Gott Sünde gut heißt, auf keinen Fall. Aber sie waren noch nicht unter dem Gesetzesbund, sondern unter dem Gnadenbund, den Gott mit Abraham, Isaak und Jakob geschlossen hatte. Es war ganz und gar ein Bund der Gnade. Und Gott war diesem Bund treu und erwies den Israeliten Gnade. Es ist die Güte Gottes, die zur Umkehr führen sollte. Preis den Herrn, denn die Bibel sagt, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet. Am Fuße des Berges Sinai in 2. Mose 19 prahlten die Israeliten jedoch mit ihrem vermeintlichen Können. Und sieh dir den Tonfall Gottes an. Sobald sie prahlten, sagte Gott zu Mose, ziehe dem Volk eine Grenze ringsum. Sie sollten nicht nahe kommen. Gott hatte so etwas vorher nie gesagt, liebe Freunde. Als Gott sie aus Ägypten herausführte, war er ihnen so nahe. Ich wiederhole, Gott war ihnen so nah in einer Feuersäule bei Nacht und in einer Wolkensäule bei Tag. Gott ging vor ihnen her und bereitete den Weg für sie. Als die Feinde hinter ihnen herkamen, stellte sich die Wolkensäule hinter sie, um sie zu schützen, und brachte Dunkelheit über die Ägypter und Licht auf dem Weg der Israeliten. Gott öffnete den Weg. Gott führte sie durch eine Wolken- und Feuersäule. Gott war ihnen so nahe. Keiner von ihnen starb. Nicht ein einziger starb. Und sie waren sicherlich nicht perfekt. Keiner starb. Aber am Fuß des Berges Sinai prahlte der Mensch mit seiner eigenen Anstrengung. Und wegen dieser Prahlerei änderte Gott seinen Ton zum ersten Mal. Mose sagt ihnen, sie sollen nicht nahe kommen. Der Punkt ist, wenn der Mensch mit seiner eigenen Anstrengung, seiner eigenen Stärke, seiner eigenen Güte angibt, schneidet er sich von Gott ab. Gott führte die Israeliten nicht aufgrund ihrer Güte, ihrer Stärke, ihrer Heiligkeit heraus. Gott führte sie aufgrund seiner Güte und Treue heraus. Doch jetzt, am Fuß des Berges Sinai, prahlt der Mensch. Also tritt Gott zurück. Gott sagt, wenn ihr wollt, dass ich euch aufgrund eures Gehorsams und eurer Gesetzestreue beurteile, dann sei es so. Im nächsten Kapitel, 2. Mose 20, gab Gott ihnen die 10 Gebote. Was war das Ergebnis? Sie machten ein goldenes Kalb. Sie hatten nie das Verlangen oder nie die Versuchung, ein goldenes Kalb in Ägypten zu schmieden und auch nicht nach dem Roten Meer. Aber am Fuß des Berges Sinai, als sie das Gesetz erhielten, als sie mit ihrem Gesetzesgehorsam prahlten, was passierte da? Das erste Gebot lautete, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und was machten sie? Ein goldenes Kalb. Und sie beteten es an. Gott war betrübt, denn durch das Gesetz kommt nicht die Erkenntnis der Gerechtigkeit. Die Bibel betont, durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Paulus schreibt, das Gesetz aber ist daneben hereingekommen, damit das Maß der Übertretung voll würde. Wo aber das Maß der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade überströmend geworden. Im Griechischen steht dort, wo die Sünde zunimmt, da strömt die Gnade übermäßig über. Preis den Herrn. Danke, Herr Jesus. Deshalb richte ich mein Augenmerk mehr auf die begeisterungswürdige Gnade, die Sünde überflutet, als mich ständig auf die Sünde zu fokussieren, als ob Gottes Gnade etwas Schwaches wäre, das die Sünde nicht überwinden könnte. Der Mensch darf Gottes Gnade nicht mit seiner eigenen Anstrengung verbinden, auf keinen Fall. Sola gratia. Gnade allein. Sola fide, Glaube allein. Sola scriptura, die Schrift allein. Was ich hier weitergebe, stammt aus der Schrift. Du kannst es selbst überprüfen. Danke, Jesus. Und soli deo gloria, zur Ehre Gottes allein. Halleluja. Wem gebührt die Ehre? Wenn Gott seinen Teil tut und dann der Mensch seinen Teil tut, weißt du, wer die Ehre bekommt? Die Hälfte Gott, die Hälfte der Mensch? Der Mensch will immer etwas Ehre haben. Nein, Gott will alle Ehre haben. Wir können nicht einmal ein kleines bisschen Ehre handhaben. Auf keinen Fall. Im Himmel wird es nicht heißen, würdig ist das Lamm und ich. Nein, es heißt, würdig ist das Lamm allein. Preis den Herrn. Und wenn Gott alle Ehre gebührt, dann lass ihn auch die ganze Arbeit tun, denn das macht ihm Freude. Er will es tun. Auch jetzt ruhe ich im Herrn und lasse ihn wirken. Wenn Joseph Prince redet und predigt, werden die Menschen nicht gesegnet. Aber wenn ich vorher gebetet habe und den Heiligen Geist gebeten habe, durch mich zu sprechen, und Gott gebeten habe, dass ich als sein Sprachrohr spreche, dann glaube ich, dass Gott mich erhört hat. Je mehr ich ruhe, desto mehr wird der Herr die passenden Worte und Veranschaulichungen bringen. Es ist Gott, der in mir sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Im Griechischen steht das Wort in der Verlaufsform der Gegenwart. Das heißt, Gott wirkt fortdauernd in mir. Deshalb muss man den Vers davor im Zusammenhang lesen. Verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Das bedeutet nicht, dass man seine Errettung erarbeiten müsste. Wir dürfen die fünf Solas der Reformation nicht außer Acht lassen. Es sind nicht unsere Werke. Trotzdem glauben manche, dieser Vers bedeute, man müsse seine Errettung erarbeiten. Nein, da steht, sie zu verwirklichen, das heißt, sie auszuleben. Man kann nur etwas ausleben, was bereits in einem ist. Beachte, was da steht. Verwirklicht eure Rettung, denn Gott ist es, der in euch wirkt. Wir verwirklichen, was Gott in uns wirkt. Gott wirkt in uns die Liebe, und je mehr wir ruhen, desto mehr wirkt Gott in uns. Und wenn Gott in uns wirkt, dann können wir es verwirklichen, dann leben wir es aus. Gott wirkt in mir die Liebe zu meiner Frau oder die Vergebung für jemanden, dem ich nicht vergeben kann, der meine Vergebung nicht verdient. Aber Gott wirkt es in mir. Je mehr ich im Herrn ruhe und nicht versuche, selbst zu vergeben, hast du schon einmal versucht zu vergeben? Je mehr du versuchst zu vergeben, desto wütender wirst du auf die Person. Du betest und nach 5 Minuten bist du wieder wütend. Du musst wieder beten. Warum? Weil wir es nicht biblisch angehen. Sola Scriptura, allein durch die Schrift. Wir gehen es nicht biblisch an. Die biblische Herangehensweise ist, vergebt einander gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Wenn du nicht verstehst, wie Gott dir vergeben hat, kannst du nicht vergeben. Es ist wie mit der Liebe. Wir müssen wissen, dass wir geliebt sind, bevor wir lieben können. Diejenigen, die wissen, dass sie geliebt sind, lieben am besten. Diejenigen, die wissen, dass ihnen vergeben ist, vergeben. Und wir haben oft nicht klargemacht, wie vollständig uns in Christus vergeben ist. Das führt nicht zu Zügellosigkeit. Genauso wenig wie bei der Frau, die im Haus von Simon, dem Pharisäer, zu Jesu Füßen weinte. Simon kritisierte die Frau in seinen Gedanken, und Jesus verteidigte sie. Er sagte, ihre vielen Sünden sind vergeben worden, darum hat sie viel Liebe erwiesen. Vielleicht wird die Erkenntnis, wie viel uns vergeben worden ist, nicht vollständig gepredigt. Wir haben das größte Gut vergessen, den ersten Nutzen in Psalm 103, wo Gott uns sagt, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das erste Gut lautet, der dir alle deine Sünden vergibt. Wie viele? Alle deine Sünden. Führt das zu Zügellosigkeit? Sagst du jetzt, juhu, ich kann jetzt sündigen, weil Gott mir alle meine Sünden vergeben hat? Nein. Wenn doch, dann bist du wohl nicht wiedergeboren. Es lässt dich Gott lieben. Wenn wir das erste Gut nicht verstehen, können wir auch das nächste nicht empfangen. Und heilt alle deine Gebrechen. Wenn dieses erste Gut in unserer Predigt nicht klar ist, kann das zweite nicht folgen. Vielleicht ist das der Grund, warum wir in der Gemeinde nur teilweise Heilungen sehen. In der Apostelgeschichte steht, dass alle geheilt wurden und große Gnade auf der Gemeinde lag. Mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung des Herrn Jesus. Sie legten Zeugnis ab. Wie? Durch Heilungen, Zeichen und Wunder. Vielleicht erleben wir nicht viel davon, weil wir nicht klar genug darüber predigen, wie vollständig uns vergeben ist. Erst wenn du weißt, dass dir vergeben ist, kannst du Heilung empfangen. Beachte, was in Epheser und Kolosser steht. Paulus lehrt das. Vergebt einander gleich, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Vergangenheitsform. In den Evangelien sieht man, dass Jesus manchmal Worte benutzte, um die Menschen an das Ende ihrer selbst zu bringen. So wie den reichen jungen Mann, der Jesus fragte, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Jesus gab ihm nicht die evangelikale Antwort, das Evangelium. Warum nicht? Weil er prahlte. Was muss ich tun, um es zu erben? Jesus gab ihm einige der 10 Gebote. Und was sagte der junge Mann? Das alles habe ich gehalten. Dann sagte Jesus, verkaufe alles, was du hast, und verteile es an die Armen. Das sagte er nicht zu allen, nur zu diesem reichen jungen Mann. Und komm und folge mir nach. Das ist das erste Gebot, oder? Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und doch war Geld sein Gott. Und er ging traurig weg. Es ist nicht so, dass reiche Menschen nicht gerettet werden können. Das Problem war, dass er mehr auf seinen Reichtum vertraute als auf Gottes Gnade. Der Herr kann das Gesetz geben, um den Menschen an das Ende seiner selbst zu bringen. Und er ist ein Experte darin. In Jakobus steht, wer das ganze Gesetz hält, sich aber in einem verfehlt, der ist in allem schuldig geworden. Nicht nur in dem einen, das du brichst, sondern in allem. Mal angenommen, du hältst die ersten 9 Gebote, aber nicht das 10. Du begehrst das Auto oder den Ehemann oder den Reichtum eines anderen. Du siehst Elon Musk und sagst, wow, ich wünschte, ich wäre so reich wie er. Das ist Begehren. Begehren ist Sünde. Das letzte Gebot hat dich erwischt, genauso wie es Paulus in Römer 7 erging. Du sollst nicht begehren. Wenn du eines brichst, sagt Gott nicht, naja, du hast die Mehrheit gehalten, du bist in Ordnung. Nein, die Bibel sagt, wenn du eines brichst, bist du in allem schuldig geworden. Warum gab Jesus dem reichen Jüngling das Gesetz? Damit er erkennt, dass er ohne ihn nicht gerettet werden kann.